In Korall, liebe Zuhörer, der Hafenstadt Anchurias. Dieses Stückchen Festland, das sich da an der stürmischen Karibischen See badet, eingekreist von tropischem Dschungel und etwas weiter im Hintergrund von den gewaltigen Höhen der Kordilleren beschirmt. Anchuria lebt auch heute noch von der undurchsichtigen Romantik vergangener Tage. Früher halten die Klippen vom Echo der Seeräuber wieder und der Kondor kreiste unaufhörlich über dem ewig grünen Busch, wo man ihm mit Vorderladern und Toledo-Klingen sein Fraß bereitete. Später kamen die Touristen mit ihren Kameras und andere Vorläufer der Filmindustrie, um die Küste aufs Neue zu entdecken. Dazwischen Abenteurer, Landstreicher, Glücksritter. In der Tür eines kleinen Ladens, über dem auf einem windschiefen Brett die Firma Kyo & Clancy zu lesen war, da stand ein rothaariger Mann, ein Irländer. Er hieß Billy Kyo und war einer jener schon erwähnten Glücksritter, der sich seit mehreren Jahren die größte Mühe gab, die Bewohner Korallius mit veralteten fotografischen Geräten zu beglücken. Er wandte sich um und rief etwas in den Laden hinein, worauf Mr. Goodwin im schneeweißen Leinenanzug an den Füßen Zapatos aus Wildleder heraustrat. Und Telegrafo, Herr Senor Goodwin. Gracias. Und damit kommen wir zum ersten Kapitel unserer Geschichte. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Römisch 1. Lies, Billy, und sag mir, ob du daraus klug bist. König Minas mit den langen Eselsohren und einem Sack voll Chips, sowie seinem seidenen Stück durchs Karnickelgehege sich dünner gemacht, Stab. Sechsstelliges Manko im Pott, Stab. Unsere Leute wohl auf, aber brauchen Moppen, Stab. Moppen? Moppen. Schnapp sie auf, Stab. Oberbons in Richtung Salzicht unterwegs. Ja, aber was hältst du denn davon? Ja, das Telegramm sagt doch ganz klar, dass der Präsident aus der Hauptstadt San Mateo geflohen ist. Wieso? Und zwar mit der Staatskasse und mit Isabel Gilbert, der Opernsängerin. Die Fluchtarbeiten gehen in Richtung Corallio mittels Maulesel vor sich. Von hier aus aber wird Miraflores mit seiner Favoritin per Schiff weiterreisen. Na, jetzt beginnt also das Spiel. Der Ex-Präsident und Doña Isabel rufen, Fuchs, du hast die Gans gestohlen? Und du mit deinen Leuten antwortest, Gans und gänserig. Sie fragen, wie weit ist es wohl bis London? Und ihr? Nicht mehr weit, wenn ihr lange Beine habt. Wie viel seid ihr denn? Sie? Mehr als ihr fangen könnt. Und sie laufen los und ihr lauft auch los und müsst versuchen, sie am Kragen zu fassen. Verstehst du? Ja. Na also. Ja. Die Gans und der Gänserich dürfen uns auf keinen Fall durch die Finger gehen. So ist es. Und wenn die Staatskasse leer ist, werden sich eure Leute nur so lange am Ruder halten können, wie ein Neuling im Sattel eines Bronco. Ja, vor allem muss ich dafür sorgen, dass die Anhänger Miraflores nichts von seiner Flucht erfahren. Du hast doch genug Zeit, Frank, die Rolle des Fuchses einzunehmen. Ja, bis später, Billy. Ah. Präsident müsste man sein, auf einem Maulesel zwischen Blumen und Palmen den Berg hinunter galoppieren. Ich beschäftige mich damit, das blödeste Volk zu fotografieren, anstatt mit einem Haufen Geld durchzugehen. Obwohl Frank Goodwin gelernt hatte, in politischen Dingen höchste Vorsicht walten zu lassen, fühlt er sich dieses Mal doch der revolutionären Partei verbunden. Die jetzt hier, die offensichtlich Präsident Miraflores gestürzt hatte, nannte sich liberal. Für einen Geschäftsmann aus Columbus, Ohio, der sich in Mittelamerika niedergelassen hatte, ist Liberalismus genau das Stichwort, um ihn zu veranlassen, politische Sympathien zu verschenken. Dass sich das Rad der anchuriensischen Geschichte in der von Frank Goodwin gewünschten Richtung in Bewegung gesetzt hatte, befriedigte ihn. Das bedeutete für ihn eine Konzession auf 30.000 Manzanas vom besten Kaffeeland im Innern. Und daher ist zu verstehen, dass er in den folgenden Stunden alle erdenklichen Maßnahmen traf, um die Flucht des Ex-Präsidenten Corallia zum Stillstand zu bringen. Ja, dann vergingen 4 Tage. Am 5. aber erhob das Schicksal seinen Zeigefinger und deutete auf ein Schiff von schnittiger Bauart, das in der Bucht vor Anker ging. Ein Beiboot wurde zu Wasser gelassen, mit dem ein mittelgroßer, untersetzter Mann in einem wild karierten Anzug ans Land kam. Er steuerte geradewegs auf Frank Goodwin zu, der zufälligerweise vorüberging. Und damit beginnt das zweite Kapitel unserer Geschichte. Shorty O'Day. Hallo, Sir. Sind Sie auch Amerikaner, hä? Ja. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es gäbe hier nur Wilde wie diese da. Guten Tag. Mein Name ist Smith. Guten Tag, Mr. Smith. Ich heiße Goodwin. Sehr erfreut, Mr. Goodwin. Ganz meinerseits. Darf man fragen, woher Sie kommen? New York. Aha, ja. Das ist ein hübsches Schiff. Ja. Wie viel Tonnengehalt besitzt es? Da können Sie mich viel fragen. Ich habe keine Ahnung. Das ist meine erste Reise mit diesem Kahn. Ja, ich habe viel von Ihrer Gegend hier gehört, Mr. Goodwin. Der Gummi, ja? Der rote Pfeffer und die Revolutionen. Ne? Die sollen hier doch zu Hause sein, oder? Mhm. Ja. Mhm. Ja, aber ich ahnte nicht, dass es eine so malerische Gegend ist. Hier gibt's wohl auch Affen. Mhm, und Kokosnüsse. Kokosnüsse auch. Und Papageien auch. Und Papageien auch? Ja, allerdings, Mr. Smith. Ja. Kommen viele Fremde? Blüht der Tourismus? Nein, das kann man nicht sagen. Warum fragen Sie, Mr. Smith? Oh, ich dachte nur, dass man vielleicht einen anständigen Abend mit ein paar gesitteten Amerikanern verbringen könnte. Ne? Mhm. Die Palmen und das Meer allein, die machen es ja nicht. Ne? Nein. Darf ich Sie zu einem Drink einladen, Mr. Smith? Oh, das ist aber sehr liebenswürdig. Da drüben, da ist das Hotel de los Extranjeros. Man bekommt doch einen guten Whisky. Ja? Schmeckt er? Ausgezeichnet, Mr. Goodwin, wirklich ausgezeichnet. Also ich verstehe nur nicht, dass so wenig Fremde hierher kommen. Das ist ein wundervoller Küstenstrich. Nur im Übrigen besteht überhaupt kein Auslieferungsvertrag zwischen den USA und, wie heißt er hier noch? Anchuria. Anchuria, genau. Mr. Smith? Mhm. Wie meinen Sie das? Naja, es müssen ja nicht immer Reisende im gewöhnlichen Sinne sein, ne? Aha. Da draußen, da liegt noch ein zweites Schiff, wie ich so gesehen habe, ne? Meinen Sie, dass da, dass da vielleicht Passagiere an Bord wären? Ne? Kaum, das ist ein Bananendampfer der Vesuvius-Gesellschaft. Vielleicht ist das gerade das Richtige. Was? Ich verstehe Sie nicht, Mr. Smith. Ja, ich meine, es hat wohl wenig Sinn, bei der Behörde nachzufragen. Ne? Ich bin sicher, dass keine Passagierliste vorhanden ist, auch wenn irgendjemand mit dem Bananenboot angekommen sein sollte. Aha. Naja, Sie sind auch schließlich besser über die hiesigen Zustände unterrichtet als ich, ne? Tja, eine Viertelstunde später verabschiedete sich Mr. Smith, ohne verraten zu haben, welche Mission er verfolgte. Als die kurze tropische Dämmerung einfiel, saß er mit dem Rücken an eine Kokospalme gelehnt am Strand, umgeben von zahlreichen Zigarettenstummeln. Sein Auge war unverwandt auf das Bananenboot gerichtet. Warum der geheimnisvolle Mensch sein Augenmerk dem harmlosen Fruchtdampfer schenkte, erfuhr in Coralio niemand. Denn als der Morgen graute, war von Mr. Smith nichts mehr zu sehen. Auch nicht von der Yacht, mit der er gekommen war. Auch der Bananendampfer hatte längst seine Anker gelichtet. Das dritte Kapitel. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, aber römisch 2. Das Kreuz des Südens, das blinzelte mit seinem obersten Auge hinter einem Palmhain hervor und die Leuchtkäfer schwangen ihre Fackeln wie die Heerrolle der Nacht. Als Frank Goodwin im Hotel de los Extranjeros gegen 10 Uhr eine Unterredung mit einem gewissen Esteban Delgado hatte, einem Barbier und eingeschworenen Feind jeder Art von Regierung. Don Frank, ich habe vor einer halben Stunde die Barbas, bei Ihnen nennt man das wohl Koteletten, des Präsidenten abrasiert, eigenhändig. Halten Sie das für möglich? Warum nicht? Wo war's denn? Im Zimmer Nummer 3 bei Madame Ortiz. Ich glaube, es soll niemand erfahren, er gab mir ein Goldstück. Mhm. Haben Sie den Präsidenten je zuvor gesehen, Esteban? Einmal. Er ist groß, hat tiefschwarzes Haar und sehr üppige Barbas. Das heißt natürlich jetzt nicht mehr. War noch jemand bei ihm? Eine Signorita, Don Frank. Dio mio, schön wie ein Engel, sage ich Ihnen. Ich danke Ihnen, Esteban. Ah, Gäste? Wieso? Wie kommt sie darauf, Senior Goodwin? 2 Goldstücke. Ja, Sie haben recht. 2 Herrschaften. Aber Sie wollen nicht gestört sein. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Buenas tardes, Senorita. Ich bin gekommen, den geschäftlichen Teil zu regeln. Geschäfte? Ich verstehe nicht. Ich brauche wohl keinen Namen zu nennen, oder? Seien Sie versichert, ich weiß, wer im Nebenzimmer weilt. Und was der betreffende Herr in seinem Koffer dort bei sich trägt. Ich finde es unverschämt, hier einfach einzudringen. Wollen Sie sich nicht wenigstens vorstellen? Ach, meine Person ist nicht wichtig. Ich spreche im Namen der rechtmäßigen Regierung dieses Landes. Bitte? Unsere Bedingungen sind einfach. Wir beschränken uns darauf, das Geld zurückzufordern. Alles andere, das ist uns gleichgültig. Unser Entgegenkommen geht so weit, Ihnen und Ihrem Begleiter eine Passage auf einem Schiff zu besorgen, wobei Sie das Ziel Ihrer Reise selbst auswählen dürfen. Ich finde das ein großzügiges Angebot, Senorita. Ich möchte den Herrn nebenan gar nicht sehen. Geben Sie mir den Koffer da mit dem Geld und alles ist in weniger als einer Minute erledigt. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Senor. Es muss ein Irrtum vorliegen. Soviel ich begreife, scheint es sich um gestohlenes Geld zu handeln. Allerdings, ja. Das ist eine unerhörte Beleidigung. Verlassen Sie auf der Stelle dieses Zimmer. Nicht ohne den Koffer, Senorita. Verzeihen Sie, ich kann nicht anders. Man hat mich telegrafisch vom Eintreffen des Herrn von nebenan unterrichtet. Der schnellste Weg, Sie loszuwerden, ist wohl der, Ihnen unsere Reisetasche zu zeigen. Einen Augenblick. Sie können sich von Ihrem Inhalt überzeugen. Hier ist die Tasche. Sehen Sie nach, ob sich gestohlenes Geld darin befindet. Oh Gott. Banknoten. Schatzanweisungen der Vereinigten Staaten. An die 100.000 Dollar. Hatten Sie von diesem Geld wirklich keine Ahnung, Senorita? Nicht die geringste. Ich bin völlig erschlagen. Was geht hier vor? Meine Tasche? Verdammter Schuss. Halt weg mit dem Revolver! Ich bin schneller als Sie. Um Gottes Willen, die Wahrheit. Wem gehört dieses Geld? Ach, mein Kind. So, rede doch. Reden? Zu spät. Verzeih mir. Nein! Ja, ein Coralio, ja. Wo man Fremden mit Vorliebe Geschichten erzählt. Da wird man euch berichten, dass die Nachricht von der vereilten Flucht und dem Selbstmord Miraflores noch während der Nacht mit dem Wind in alle Winkel des Landes flog. In der Hauptstadt San Mateo feierte man den Sieg der liberalen Partei, der nur dadurch getrübt wurde, dass die 100.000 Dollar aus der Staatskasse sonderbarerweise nicht gefunden werden konnten. Man würde euch da erzählen, dass man den Toten ohne Aufsehen in aller Stille nahe dem Mangrovensumpf begrub und dass jedes Kind für ein Real gern bereit ist, euch das einsame Grab zu zeigen. Weiter. Dass Mr. Goodwin nicht lange nach der ereignisreichen Nacht Doña Isabel Gilbert zum Traualtar führte und dass sie ein glückliches Paar wurden. Aber kein Mensch wird euch sagen können, was mit den 100.000 Dollar geschah, die in die Staatskasse ein tiefes Loch gerissen hatten. Doch das genügte Losada dem neuen Präsidenten nicht. Er schickte seinen Privatsekretär Oberst Forken mit dem strikten Befehl nach Coralio, die Dollar zu finden und nach San Mateo zu bringen. 4. Kapitel. Irrgarten des Geldes. Oberst Forken verhörte halb Coralio natürlich auch Esteban Delgado, den Barbier. Mio, mio, ich habe den Präsidenten die Barbas abrasiert. Einen amerikanischen Lederkoffer habe ich nicht gesehen, Colonel. Madame Ortiz sagte aus. Natürlich hatten Sie irgendein Gepäck. Aber ich habe nicht darauf geachtet. Sie waren müde und gingen sofort auf ihr Zimmer. Dann kam Senor Goodwin und... Der Mestize, der für die Flüchtlinge die Zimmer im Hotel de los Estranjeros bestellt hatte, sagte... Ich traf den Senor und die Senorita. Sie waren müde. Besonders der Senor. Und er gab mir ein Goldstück, damit ich die Zimmer besorgte. Oberst Falken bekam nicht mehr heraus, als was alle Welt schon wusste. Ja, so setzte er seine ganze Hoffnung auf Frank Goodwin, der der Letzte gewesen war, der den Präsidenten lebend gesehen hatte. Und der Koffer? Haben Sie den Koffer nicht gesehen, Senior? Tut mir leid, Oberst. Ich weiß nichts von einem Koffer, in dem sich die verschwundenen 100.000 Dollar aus dem Staatsschatz befunden haben könnten. In Frankreich gibt es eine Redensart, Cherchez la femme. Sie wissen, die Frau, die Miraflores auf der Flucht begleitet... Darf ich Ihnen ins Gedächtnis zurückrufen, Oberst, dass diese Dame jetzt meine Frau ist? Ich fühle mich ermächtigt, für Sie genauso zu sprechen wie für mich selbst. Auch sie weiß nichts über den Verbleib jenes Koffers, nach dem Sie suchen. Muss ich hinzufügen, dass ich mein Recht wahren werde, meine Frau vor jeder Belästigung zu schützen? Ich bin völlig zufriedengestellt. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitwilligkeit, mit der Sie meine Fragen beantwortet haben. Ach, machen Sie mir das Vergnügen, Oberst, und bleiben Sie zum Abendessen. Nach dem Abendessen begleitete Mr. Goodwin seinen Gast in die Stadt zurück. An der Ecke der Calle Grande schienen sie als Freunde. Hallo, Goodwin. Guten Abend. Bleib? Nein. Ich hoffte, Sie zu treffen, Goodwin. Können wir nicht irgendwo hingehen, was trinken? Ich muss mit Ihnen reden. Um was geht's? Vielleicht in Espadas Kneipe. Seit heute Morgen sitze ich auf dem Trocknen. Ist das nicht erbarmungswürdig? Na gut. Gehen wir. Mr. Blythe war Amerikaner, wie Goodwin. Im Gegensatz zu diesem jedoch, der in Anchuria zu Geld und gesellschaftlichem Ansehen aufgestiegen war, hatte er einen tiefen Fall getan. Früher hatte er in einem Büro in New Yorks Wall Street gesessen. Unglücklicherweise aber hielt er sich für einen kategorischen Idealisten, der eigentlich zu Besserem befähigt sei, als 100-Dollar-Noten zu zählen. Und da er seine philosophischen Neigungen nicht mit der harten Wirklichkeit des Brotberufs in Einklang zu bringen verstand, fing er an, seine Lebensweisheiten in Gin und Whisky zu ertränken, was ihn schließlich in die Tropen führte. Und über Argentinien, Venezuela und Honduras kam er später bis Anchuria. Ja, und da blieb er hängen. In Coralio betätigte er sich als Strandräuber, der herrenloses Gut auflas und zu Geld machte. Er schmarotzte bei jedem Mann, der ihm einen Drink spendieren konnte. Fünftes Kapitel. Überbleibsel des Ehrenkodex. Also zum Geschäften, Goodwin. Wissen Sie, dass hier ein Abgesandter Losadas herumschnüffelt, um die Dollars des alten Miraflores, der Herr sei sein Richter, aufzuspüren? Ja, ich habe heute mit ihm gesprochen. So? Also, was kann ich für Sie tun, Blythe? Ich brauche Geld, Goodwin. Ja, bin dauer, von mir kriegen Sie keins. Oh. Es ist sinnlos, Ihnen Geld zu geben, das Ihnen zugrunde richtet. Entschuldigen Sie, ich muss nach Hause, meine Frau warten. Auf ein Wort noch. Ja, was ist denn noch? Was glauben Sie, Goodwin? Würde Losada nicht dem, der den Tornister mit dem Staatsschatz eingesackt hat, ganz schön die Füße heizen, oder? Zweifellos. Wissen Sie, in jener Nacht, als Miraflores hier ankam, war ich schwer betrunken. Im Garten der ehrenwerten Madame Ortiz hatte jemand zwischen zwei Orangenbäumen eine Hängematte vergessen. Ich legte mich rein, um die Nacht darin zu verbringen. Leider kam es nicht dazu. Naja, zunächst hörte ich etwas, das wie ein Revolverschuss klang. Kurz danach, da sauste dann was auf mich herab, das wie eine Reisetasche aussah. Ich sprang aus der Hängematte, weil ich dachte, dass es nun Koffer zu regnen begann. Na, als dann die Polizei mit blanker Waffe erschien, da verkroch ich mich in den Schatten einer Bananenpflanzung. Eine Stunde blieb ich da. Dann ging ich zurück in den Garten und sah, wie jemand heranschlich und die trächtige Reisetasche aus dem Orangenbaum klaubte. Was sagen Sie dazu, Goodwin? Nichts. Also, ich finde, der Ertrag eines einzigen Orangenbaumes in Höhe von 100.000 Dollar bricht alle Rekorde der Südfruchtindustrie. Hören Sie, Blythe. Morgen Nachmittag um 3 fährt die Ariel nach Punta Soledad, um ihre Ladung zu vervollständigen. Was? Von dort segelt sie geradewegs nach New York. Sagen Sie mir, wie hoch die Schulden sind, die Sie hier zurücklassen. Zurücklassen? 1.000 ungefähr? Dollars? Nicht doch gut wie ein Reales. Schön, und der Betrag, den Sie von mir geborgt haben wollen? Sagen wir 2000. Reales? Nicht doch. Dollar natürlich. Gut, kommen Sie morgen früh zu mir. Ich werde eine anständige Ausstattung an Kleidern bereitlegen. Aber auch der Ariel wird man Ihnen neben der Schiffskarte 2000 Dollars übergeben. Das ist alles, was ich für Sie tun kann. Ich habe es mir eigentlich anders vorgestellt, aber wie Sie meinen, Goodwin, hier wächst sowieso nichts mehr für mich. Ja, einverstanden. Im Grunde genommen sind Sie ein feiner Kerl und es tut mir wirklich leid. Okay, Bleis, trinken Sie noch einen auf mein Wohl. Guten Nacht. Kapitel Nummer 6, betitelt Früchte einer Revolution. Oberst Falken musste sich eingestehen, dass seine Mission als gescheitert zu betrachten war. Die 100.000 Dollar blieben unauffindbar. Doch Losada, der neue Präsident, der trug das Missgeschick mit Fassung. Billy Kyo, man erinnert sich, der rothaarige Irländer, Besitzer des Fotografenladens in der Calle Grande und Freund Frank Goodwins, nannte Losada in seiner Art ein Genie. Ein Genie? Viele nennen ihn bereits einen Diktator. Ich habe Hochachtung vor Männern, die im Handumdrehen in der Lage sind, die Taschen anderer Leute von brachliegenden Banknoten zu befreien. Und das noch völlig legal. Vor Dr. Savalja darfst du Losadas Namen nicht mal mehr erwähnen. Der arme Savalja wird an seinen Patriotismus noch wenn mal... Wenn es dir das zugrunde gehen. Senor Pio? Oh, Senor Goodwin. Ich freue mich, Sie zu sehen. Hallo, Dr. Savalja. Gerade haben wir von Ihnen gesprochen. Wie geht es Ihnen? Das fragen Sie. Ein Schurias Schmach schreit zum Himmel. Guten Tag, Dr. Savalja. Was führt Sie in meinen Laden? Ich darf doch offen reden. Sie sind beide Patrioten, nicht wahr? Senor Goodwin hat es schon oft bewiesen. Nun ist die Reihe an Ihnen, Senor Kyo. Oh, wie soll ich das verstehen? Der Mann, den wir unter Blut und Tränen auf den Präsidentenstuhl gehoben haben, begnügt sich nun nicht mehr, seinen persönlichen Ehrgeiz zu frönen. Auf allen Plätzen des Landes lässt er sein Götzenbild aufstellen. In jeder armseligen Hütte klebt sein Porträt an der Wand. Jetzt entwirft er sogar Pläne auf Kosten des Staates, enorme Vorteile in die Hände einer ausländischen Macht zu spielen. Das ist mir neu, Doktor. Was das Blut und die Tränen betrifft, Losadas Machtübernahme ist doch völlig unblutig. Das Blut und die Tränen unserer Herzen flossen im Geheimen, mein Freund. Sie sprachen von einer fremden Macht, der Losada... Pardon. Jetzt ist der Name des Usurpators bereits zum zweiten Mal gefallen. Ich kann nicht dulden, dass in meiner Gegenwart... Verzeihung, Dr. Savalja. Bitte, Senor. Aber wollen Sie uns nicht sagen, um welche fremde Macht es sich handelt, der enorme Vorteil in die Hände gespielt werden soll? Seit Tagen hält sich ein Abgesandter in der Hauptstadt auf, einen Mann namens Sir Stafford Ward. Dachte ich's mir doch. Immer wenn jemand seine Hand in einer fremden Schüssel hat, den Punkt aussieht. Engländer. Leider wissen wir noch nichts Genaues über den Plan, aber die Berichte klingen bedenklich. Das Volk ist beunruhigt, obwohl der rotbackige Sir Stafford die Behauptung verbreitet ist, er sei ein harmloser Tourist. Er hatte sogar die Stirn zu erklären, dass er Losada... Doktor. Danke. Ich meine, dass er den Präsidenten überhaupt nicht kenne und niemals persönlich gesehen habe. Das glaube, wer mag. Ich bin Patriot, um im Namen des Vaters... Entschuldigung, Doktor, aber was hat das alles mit Ihrem Besuch hier in meinem Laden zu tun? Darauf komme ich sofort zu sprechen. Ich habe nämlich einen Plan. Wie Sie wissen, kommt die gesamte Regierung in 14 Tagen nach Coralio. Der Präsident und sein Gefolge domizilieren 5 Monate im Jahr in der Casa Morena in Coralio. Dann erst erwacht die Hafenstadt, die sich den größten Teil des Jahres wollüstig und faul wie ein Haremsdame an das weiche Gestade des Ozeans schmiegt, zum Leben. Umzüge, Theatervorstellungen lösen einander ab. Niemand weiß eigentlich, warum das geschieht. Aber man nimmt es als patriotische Kundgebung. Und über allem liegt eitel Freude und Wohlgefallen. Ja. Um die Mittagsstunde eines der ersten Novembertage, da nahm Billy Kyo seinen Fotoapparat und verließ den Laden. Nach 3 Stunden kam er zurück, verschwand für 20 Minuten in seiner Dunkelkammer und betrat, als er wieder zum Vorschein kam, den kleinen Hof hinter dem Haus. Dort rief er einem langen, hageren Menschen, der in einer Hängematte lag und eine schwarze Zigarre rauchte, frohlockend zu. Mensch, Glänze, die Zeit ist gekommen, eine Huldigung auf dem Saxophon anzustimmen. Wir sind dem Mann in der Hängematte in Natura noch nicht begegnet. Ein gescheiterter Musiker, der mit der Abenteurer- und Glücksritterwelle an Anchurias Küste angeschwemmt worden war, seine letzten paar Dollar in Billy Kios Laden gesteckt hatte und seine Tage in der Hängematte im Hof hinter dem Laden verbrachte. Du bist ja so aufgeräumt, Kuh. Was ist denn los? Lenzi, ich habe hier Dynamit in der Hand. Schau dir das an. Zwei Männer in einem tropischen Garten, einander die Hände schüttelnd. Na ja, und? Wer sind die beiden? Präsident Lozada und ein gewisser Sir Stafford Vaughan. Zwei Männer, die sich nicht kennen, die einander noch nie begegnet sind. Verstehst du? Nee. Ach, ich habe sie durch einen Spalten am Mauer der Casa Morena geschossen. Siehst du die Dokumente auf dem Tisch? Ich habe genau in dem Moment auf den Auslöser gedrückt, als sie aufstanden, einander beglückwünschten. Ich nehme an, weil sie sich einig geworden waren. Einig worüber? Das weiß ich auch nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Hauptsache, dass beide hübsch deutlich getroffen sind. Ja. Aber was willst du mit dem Foto anfangen? Habe ich es einem gewissen Pfefferkuchen-Potentaten, Senor Lozada, für seine Privatsammlung anbieten sollte? Meinst du nicht, Clancy, dass er bereit sein müsste, sagen wir, $10,000 zu bezahlen, damit es nicht in Umlauf kommt? Oder etwa in eine Zeitung? Die Abendsonne rötete die Gipfel der Kordilleren über dem Dschungel, als Billy Kyo aus der Casa Morena zurückkehrte. Lenzi, ich bin ein Versager. Dieser Lozada ist wirklich ein Genie. Als ich ihm die Aufnahme zeigte, verzog er keine Miene. Er fragte nur, wie viel. Und ich stammelte etwas von 10.000 und erwartete, er werde die Wachen rufen und mich erschießen lassen. Aber was tat er? Er nickte und ließ mir die 10.000 in funkelnagelneuen Scheinen auf den Tisch des Hauses blättern. Clancy, Mann, Mensch. Als ich 10.000 sagte, dachte ich, die Möglichkeiten des Mannes erschöpft zu haben. Und er zahlte sie wie einen Dollar an ein Viertel. Er wäre bei 15.000 oder 20.000 genauso weich geworden. Begreifst du nun, dass ich versagt habe? Lass mich mal fühlen. Ich habe noch nie 1.000-Dollar-Scheine in der Hand gehabt. Schade, dass du sie zurückgeben musst, Co. Zurückgeben? Bist du verrückt? Warten wir es ab. Ich kenne dich besser, als du glaubst, mein Junge. In diesem Augenblick brach die Nacht herein, plötzlich wie eine in Trümmer gehende Kathedrale. Am anderen Morgen, nach einer miserablen, schlaflos verbrachten Nacht, verließ Billy Kyo das Haus und blieb den ganzen Tag verschollen. Und als er am späten Nachmittag zurückkehrte, da fand er, was sich von selbst verstand. Clancy in seiner Hängematte. Der Affe auf der Mauer rauchte eine von seinen schwarzen Zigarren. Kyo nahm den Hut vom Kopf und begann ihn mit dem Jackenärmel von einer Menge imaginären Staubs zu reinigen. Und während er so dasteht und schweigt, nehmen wir die Gelegenheit wahr, das siebte Kapitel, das eigentlich nur ein Intermezzo, ein Einschübsel ist, mit dem Titel Überbleibsel des Ehrenkodex, wieder römisch 2, zu versehen. Du hast recht gehabt, Clancy. Heute Nacht war ich für 10 Stunden ein halbwegs wohlhabender Mann, aber die 10.000 Dollar unter meinem Kopfkissen waren wie ein Stein. Ich hab geschlafen wie ein Schuft. Heute früh war ich wieder an der Casa Morena. Lozada hat den Haufen Geld über den Tisch geschoben und gesagt, Mr. Präsident, sagte ich, ich fürchte, ich habe mich gestern im Preis geirrt. Sie können die Fotografie umsonst behalten. Und ja, dann habe ich ihm noch das Negativ gegeben, bin gegangen. Adios, Mr. Präsident. Tja, jetzt fühle ich mich erleichtert. Na komm, lass uns woanders eine neue Rechnung aufmachen. Hier kommen wir auf keinen grünen Zweig. Du, ich werde mit Frank Gottwitz sprechen. Vielleicht gibt er uns Kredit zum Ankauf von Waren. Bischutterie und besser Schmiedeerzeugnisse, verstehst du? Wir beladen 3 oder 4 Packesel, klettern hinauf in die Kordilleren, wo die Indianer Gold aus dem Sand der Bäche waschen. Jetzt bist du stumm, Franz. Senor Q. Senor Q. Das aber, ja. Kapitel 8, Früchte einer Revolution, aber Fortsetzung. Senor Q, buenas tardes. Und wie steht's? Haben Sie Erfolg gehabt? Anchurias Zukunft liegt in Ihrer Hand. Sie können ruhig laut sprechen, Dr. Clancy ist auch ein Patriot. So. All das beglückt mich. Buenas tardes, Senor Clancy. Buenas tardes, Dr. Savalli. Ja. Senor Q, wir haben den ganzen Tag im Revolutionsrat verhandelt und sind zu dem Ergebnis gekommen, Ihnen 10.000 zu bieten, Senor Kyo. Dollar. Dollar? Nicht doch, Senor. Anchurias, ein armes Land. Wir dachten natürlich an Reales. Aber da Sie Patriot sind, wird Ihr größter Gewinn das wundervolle Gefühl sein der Republik. Ein unschätzbaren Dienst. Senor Kyo, was haben Sie? Empfinden Sie das Angebot von Geld beleidigen? Oder sollte es Ihnen nur um das Geld gegangen sein? Senor, ich bin bestürzt. Ein Patriot zählt nicht die Münzen in seiner Tasche, sondern die Wunden, die am Kampf viel gerechte Sache des Vaterlandes. Aber ich besitze das von Ihnen gewünschte Foto nicht mehr. Nicht mehr? Soll das heißen, dass Sie es bereits besessen haben und dass Sie... Senor, ich verlange eine Erklärung. Was für ein Spiel spielen Sie? Das riecht nach Verrat. Im Namen der Republik Anchuria! In diesem Augenblick geschah etwas, womit niemand rechnen konnte. Der Affe auf der Mauer warf seinen Zigarrenstummel weg und sprang mit einem einzigen Satz über Clancy in der Hängematte hinweg auf Dr. Savaglia, krallte sich an dem wild um sich schlagenden Patrioten fest und zerkratzte ihm Gesicht und Hände. 10 Sekunden lang herrschte Tumult. Dann ließ der Affe von seinem Opfer ab, sprang über die Mauer und verschwand. Oh. Doktor, wie geht's? Der Teufel! Losada. Verdammt, wie der Affe sie zugerichtet hat. Anchuria. Los, Clancy, fass an. Ja. Wir bringen ihn ins Haus. Oh, Vaterland. Oh, Land meiner Väter. Oh. In Coralio, Zuhörer. Wenn ihr nach Dr. Savaglia fragt, da wird man euch sagen, dass der aufrechte Mann seine Seele verloren habe. Und man wird euch erzählen, dass er nach mehreren Wochen im Krankenhaus der barmherzigen Brüder nach San Mateo in die staatliche Heilanstalt überführt werden musste, wo er unter der Obhut kluger Ärzte hinter dicken Mauern und vergitterten Fenstern noch heute lebt. Er verlor seine Seele. Adios, Dr. Savaglia. Ja, Abschied zu nehmen gilt es auch von Billy Keogh und Clancy, seinem Kompagnon. Es bedurfte nur noch eines Wortes bei Frank Goodwin und der smarte Irländer erhielt Kredit zum Bezug jener Waren, mit welchen er die Indianer der Berge zu beglücken gedachte. Mit 4 wohlbeladenen Mauleseln verließen daher eines Tages er und der frühere Trommler Coralio. Übrigens am gleichen Tag, als Senor Espiriton, der Finanzminister im Kabinett Losada, eine folgenschwere Unterhaltung mit Mr. Franzonie, einem der Direktoren der allgewaltigen Vesuvius Südfrucht Company, führte. Das ist das 9. Kapitel. Politik und Bananenhandel. Mr. Losada hat schon viele Fehler während seiner kurzen Regierungszeit gemacht, aber dies war sein größter. Wie soll ich das verstehen, Mr. Franzoni? 3 Real beträgt der Preis für das Bündel Bananen zwischen Veracruz und Trinidad. Wenn Anchuria 4 verlangt, ist der Ruin ihres Obstzüchters nur noch eine Frage der Zeit. Mr. Franzoni, der Neuaufbau des Landes verlangt von jedem seiner Bürger Opfer. Nun gut, eh bien, Senor Espiriton. Aber meine Gesellschaft wird nicht zulassen, dass die Bananenzüchter den Verlust tragen müssen. Wir werden 4 Real für das Bündel zahlen, solange... bis Sie es sich anders überlegt haben. Zwar geht uns ein großer Teil unseres Gewinns verloren, aber, Mr. Franzoni? Mr. Franzoni antwortete nicht. Er lächelte verbindlich und ging. Diese Haltung der Vesuvius Company steigerte ihr Ansehen unter den Obstfarmern gewaltig. Bei Präsident Losada aber, den der kampflose Sieg ärgerte, weckte sie den Appetit auf noch mehr. Er sann darüber nach, auf welche Weise noch weitere Zugeständnisse einzuhandeln wären, und kam auf eine, wie er glaubte, glänzende Idee. Abermals schickte er Senor Espiriton als Sandsack nach vorn, um die Reaktion der Vesuvius zu testen. Mr. Franzoni, meine Regierung beabsichtigt, eine Eisenbahn entlang der Küste zu bauen. Ihre Gesellschaft darf wesentliche Vorteile von der Durchführung dieses Planes erwarten. Und so hofft meine Regierung auf die Bereitstellung eines angemessenen Zuschusses von Ihrer Seite. Offen gestanden kann ich nicht recht einsehen, welche Vorteile meiner Gesellschaft durch den Bau einer Eisenbahnlinie erwachsen sollen. Unsere Schiffe genügen voll auf, um den Handel mit Ihrem Lande abzuwickeln. Um Sie jedoch von unserem guten Willen zu überzeugen, ist meine Gesellschaft bereit, sagen wir, 50.000 für Ihre Pläne flüssig zu machen. 50.000 Reals? Gewiss. Senor, Sie bieten meiner Regierung eine Beleidigung an. So? Nun, wir können das ja ändern. Ändern? Was meinen Sie damit? Wie soll ich das verstehen, Mr. Franzoni? Senor Espiriton erhielt auch diesmal als Antwort nur das liebenswürdige Lächeln des Direktors der Vesuvius-Gesellschaft. Tja, das geschah am 15. November. Der 20. war Anchurias Nationalfeiertag. Ein auffallend dunstiger Morgen dämmerte über Coralio herauf, als die Valhalla, das modernste und schnellste Schiff der Vesuvius, im Hafen einlief. Eine große Anzahl wetterfester Seeleute ging von Bord und bevölkerte in kurzer Zeit die Calle Grande und die Plaza, wo um 11 Uhr Vormittag die öffentliche Feier mit einer Parade der Streitkräfte stattfand. Lozana, dessen zimtfarbene Gesichtszüge überwiegend Merkmale von Indianerblut aufwiesen, saß mit unbeweglicher Miene von Ministern und Generalen flankiert auf einer Holztribüne, die während der Nacht errichtet worden war. Und der alte Pilar, dienstältester General, Held dreier Kriege und unzähliger Revolutionen, war außersehen, nach dem Vorbeimarsch die traditionelle Ansprache zu halten. Als er ans Rednerpult trat, blickte er nervös, als ob er irgendwas vermisste, über die Menge. Und dabei fiel sein Blick auf einen hochgewachsenen, schönen jungen Mann, der zwischen einigen gelangweilt grinsenden Matrosen stand. Er hielt seine Rede in der traditionellen Form, würdigte jede Epoche der Landesgeschichte und kam schließlich auf die Regierungszeit Olivaras zu sprechen, den er eigentlich schon gewürdigt hatte. Olivara war der beliebteste in der langen Reihe anchuriensischer Präsidenten gewesen. Vor 9 Jahren auf dem Gipfel seiner Erfolge ermordet von einer Verschwörergruppe unter Losadas Führung, wie jedes Kind wusste. General Pilars Stimme wurde elegisch. In Olivaras Gruft herrscht das Schweigen des Todes. Bitter. Er, der einer der Euren war, ist nicht mehr. Traurig. Der mit euch weinte, wenn ihr bekümmert wart. Freudig. Dessen Lachen sich an euren Freuden entfachte. Drohend. Wäre ich imstande, ich würde euch, Olivara, zurückgeben. Euphorisch. Aber frag ich euch, ist er denn wirklich tot? Ja, sein Leib liegt im Grabe, aber dem Volk, das er liebte, hat er seinen Geist hinterlassen, seine Klugheit, seinen Mut, seine Güte und mehr als das alles, seine Jugend, sein Ebenbild, Brüder und Schwestern, habt ihr Ramon vergessen? Olivaras Sohn! In diesem Augenblick bahnte sich der hochgewachsene schöne junge Mann durch die Menge, gefolgt von den Seeleuten der Valhalla. Er sprang die Stufen der Holztribüne hinauf und alle, die Präsident Olivara noch gekannt hatten, sahen ihn plötzlich wiedererstanden. Die Stimme eines alten Mannes ließ sich hören. Olivara! Olivara! Olivara! Olivara! Olivara! Olivara! Olivara! Olivara! Olivara! Und General Pilas Stimme überschlug sich. Ich frage euch, Brüder und Schwestern, in wessen Hand wollt ihr euer künftiges Schicksal legen? In die Hand von Olivaras Mörder oder in die seines Sohnes, Ramon? Also das war zu viel. Die Frage des alten Haudegens überforderte die Menge. Was dann folgte, das spottete jeder Beschreibung. Tumult, Chaos, paar Schüsse. Niemand war später in der Lage, sich noch an Einzelheiten zu erinnern. Nur, dass Präsident Lozana plötzlich von der Tribüne verschwunden war. Und als alles vorüber war, da sah man eine Spur roten Blutes, die sich zur Casa Morena hinaufzog, wo es wie jedes Kind weiß eine Anzahl Räumlichkeiten mit gut vergitterten Fenstern gibt. Im Programm dieses tropischen Lustspiels war, wie erinnerlich, meine Damen und Herren, vorgesehen, dass Mr. Smith zu gegebener Zeit noch einmal auf der Bildfläche erscheinen würde, um uns zu erzählen, warum er in jener Nacht, als der Ex-Präsident Miraflores und Miss Isabel Gilbert auf ihrer Flucht in Coralio ertappt wurden, so viele Zigarettenstummel unter der Kokospalme am Strand verstreut hat. Der Moment, Mr. Smith aus den Kulissen zu rufen, ist gekommen. 10. Kapitel. Ein Rückblick oder zwei. Schauplatz: New York am North River Pier. Person: zwei Männer auf einer Bank, beim Löschen der Ladung eines Bananendampfers zuschauend. Der aufmerksame Zuhörer wird den Älteren erkennen. Das vollkommene menschliche Wrack, das jetzt die Lippen spitzt und angewidert auf den Boden spuckt. Der Teufel soll das Obst holen. Aber 3 Jahre lang da gelebt, wo das Zeug wächst. Wirklich? Du warst da unten bei dem Affenvolk, Bert? Leider. Warum kann ich dieses Obst nicht mehr riechen? Naja. Ich kam auch da mal hin. War eine dumme Geschichte. So? Naja, ihretwegen habe ich meinen Job im Columbia-Detektivbüro verloren. Aha. Ich war das beste Pferd im Stall. Shorty O'Day, genannt Smith. Ich bekam immer die heikelsten Dinge an den Hals. Auch die Sache mit Mr. Warfield, dem Vizepräsidenten der Republikanischen Versicherungsgesellschaft, der 100.000 Dollars, der 100.000 unterschlagen hatte und mit seiner Tochter untergetaucht war. Man vermutete, dass er sich nach Süden gewandt hatte. Denn wir besaßen damals besaßen wir Auslieferungsverträge mit allen Staaten, außer Belgien und Anchuria, der Bananenrepublik. Naja, kurz und gut, ich sollte den Defraudanten aufspüren und dampfte mit der Yacht des Präsidenten der Versicherungsgesellschaft, die er dem Columbia-Büro zur Verfügung gestellt hatte, eines schönen Tages ab. Hatte zwar keine Fotografie, aber eine genaue Personenbeschreibung Mr. Warfields und ich hoffte, dass er mir schon irgendwie auf den Leim gehen würde. Ne? Ja. Als wir eine Woche später an der Affenküste entlang strichen, lag da ein Bananenboot. Und ich dachte, vielleicht ist das der gesuchte Kahn. Und ich ging an Land und erkundigte mich bei einem breitschultrigen Burschen, der wie ein Wikinger aussah. Frank Goodwin, wa? Ha? Frank Goodwin? Ja, so hieß der. Also, ich erkundigte mich, ob irgendwelche Fremde angekommen seien, aber der wusste nichts. Naja, und als ich zufällig einen Blick in den Garten eines Hotels warf. Delas Estranjeras. So hieß es, stimmt? Was? Das ist möglich, das weiß ich nicht mehr. Das weißt du nicht. Nee. Na, jedenfalls sah ich in dem Garten meine Leute. Er ungefähr 50 Jahre alt, schwarzer Schnurrbart, schwarze Koteletten. Das Töchterchen rosig wie ein Pfirsich mit einem Kleid aus der Fifth Avenue. Ich trat ein und machte nicht viel Federlesens. La, la, la. Sehr schön. Wunderbar. Ja, gefällt's dir? Herrlich. Hey, Mr. Warfield. Sie sind verhaftet. Lalalala. Hm? Ja. Um dieser jungen Dame willen hoffe ich, dass Sie keinen Widerstand leisten werden. Ne? Wer sind Sie? Ich? Shorty O'Day vom Columbia-Detektivbüro in New York. Sagt Ihnen das nicht alles? Hä? Sie fahren mit mir zurück. Die Leute, denen Sie das Geld abgenommen haben, brauchen es noch. Also, hä? Oh, Vater! Mein Vater! Papa! Wie, was ist denn? Ich verstehe keinen. Es ist vorbei. Vorbei? Das Spiel ist aus. Ja, ja, ja. Du hast es doch gehört. Der junge Mann bringt uns nach New York. Wenn Sie nur den Lederkoffer mit den Dollars nicht zurücklassen. Na, also dann, kommen Sie, kommen Sie. Ja, Vater. Ach so. Na ja, komm. Also, lass mal, ne? Es hat doch keinen Zweck. Komm, ich bitte dich. Es war eine kurzweilige Überfahrt, sag ich dir. Ja, Mr. Warfields Tochter, die hatte einen hübschen Sopran. Was? Naja, die kannte 9 Opern auswendig. 9? Ja, oder 4, ist doch egal. Jedenfalls hat sie die uns zum Besten gegeben. Ne? Und in New York, da fuhren wir dann zuerst in mein Büro und dann zusammen mit meinem Chef zur Republikanischen Versicherungsgesellschaft. Dort standen die leitenden Herren mit roten Gesichtern und weißen Westen herum. Und ich stellte den Koffer auf den Tisch und sagte, genau die Summe, die Ihnen fehlt, Gentlemen. Ich habe an Bord nachgezählt. Es fehlt kein Cent an $100,000. Gentlemen. Ja, die blickten sich vielleicht verdutzt an, während Mr. Warfield, der sich bisher in sein Schicksal ergeben zu haben schien, vortrat und zu meinem Chef sagte, ich bitte, alles erklären zu dürfen, aber unter 4 Augen mit Ihnen. Er ging mit dem Defraudanten in ein Nebenzimmer. Dort blieben sie 10 Minuten. Und als er mit Mr. Warfield zurückkam, da waren seine Augen finster wie eine Tonne Kohlen. Gestatten Sie, dass ich Ihnen Mr. Miraflores, den früheren Präsidenten der Republik Anchuria, vorstelle? Und das ist Miss Isabel Gilbert, eine junge, hoffnungsvolle Sopranistin. Mr. Miraflores ist bereit, das bedauerliche Missverständnis meines Angestellten zu vergessen. Sie aber, Odile, sind als Detektiv eine Null. Als Entführer von Staatsoberhäuptern haben Sie möglicherweise eine große Zukunft. Aber dafür, verdammt nochmal, bezahle ich Sie nicht. Sie sind entlassen und zwar fristlos. Letztes Kapitel, Laterna Magica. Erstes Bild. Ehrenrettung für Frank Goodwin. Auszug aus einem Brief des Präsidenten der Republikanischen Versicherungsgesellschaft New York. Dear Mr. Goodwin, wir haben Ihre geschätzte Mitteilung dankend erhalten. Ebenso den Wechsel auf die First National Bank in Höhe von $100,000. Sprechen Ihnen unseren herzlichsten Dank aus. Bedauern außerordentlich den Tod unseres ehemaligen Vizepräsidenten durch eigene Hand. Beglückwünschen Sie zu Ihrer Vermählung mit Miss Jennifer Warfield, die wir als überaus reizvolle junge Dame kennengelernt haben. Zweites Bild, die letzte Bratwurst. Im Atelier eines Fotografen in New Orleans, Louisiana. Ein Mann an seinem roten Haarschopf, unschwer als Irländer zu erkennen, nimmt aus einer Konservendose ein mageres Würstchen und legt es behutsam in eine Pfanne. Ein zweiter Mann, hager, verdrossen, ein Yankee, wie am Buch steht, rollt eine schwarze Zigarre von einem Mundwinkel in den anderen. Sag, was du willst. Aber es war eben doch ein Fehler, die $10,000 dem Pfefferkuchen-Potentaten zurückzugeben. Möglich, Kyo. Aber es war auch ein Fehler zu glauben, die Indianer waschen wirklich Gold aus dem Sand ihrer Bäche. Ah, meine gute alte Hängematte im Hof hinterm Laden. Meine guten alten Negative. Drittes Bild. Worte im Sand. Am Strand von Nizza sitzt eine Frau, elegant, schön und verträumt, und kritzelt mit ihrem Sonnenschirm Buchstaben in den Sand. Die Buchstaben ergeben einen Namen. Ja, und der Name lautet Isabel. Ein Mann, nicht mehr jung, schwarzhaarig, mit dichten Koteletten, sitzt etwas abseits und malt mit seinem Spazierstock andere Buchstaben in den Sand. Die Buchstaben bilden ein anderes Wort. Und das andere Wort lautet Anchuria. Viertes Bild. Stilles Glück. In einem tropischen Land liegt neben einer kleinen Brücke, die über einen Mangrovensumpf führt, ein einsames Grab. Ein alter Indianer mit mahagonifarbenen Gesichtszügen schneidet mit dem Wuschmesser das wuchernde Gras. Etwas abseits stehen, eng beieinander, ein Mann und eine junge Frau von auffallender Schönheit. Glücklich? Du weißt es. Ich weiß es. Nur er hätte trotz allem ein besseres Ende verdient. Es macht mich oft traurig. Denk nicht dran. Ohne dich wäre ich verloren, Frank. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Dicht aneinander geschmiegt, gehen sie auf ein schönes, weißes Haus zu. Das hoch über der Stadt und dem Meer. Auf der Kuppe eines Hügels noch ein Moment zu erblicken ist. Tja. Und das ist der Schluss. Das war das Hörspiel Narren des Glücks von O. Henry. Es wirkten unter anderem mit Günther Sauer als Erzähler, Marianne Moser als Mrs. Goodwin, Günther Strack als Billy Keough, Wolfgang Wahl als Mr. Smith bzw. Shorty O'Day und Hans-Jörg Felmy als Clancy. Regie Edward Rothe, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1968.